Was den Jungen angeht, so waren seine Eltern gläubige Menschen. Da fürchteten wir, dass er sie durch seine Auflehnung und durch seinen Unglauben bedrücken würde. So wollten wir, dass ihr Herr ihnen zum Tausch einen gebe, besser als er an Lauterkeit und näher kommend an Güte. Was aber die Mauer angeht, so gehörte sie zwei Waisenjungen in der Stadt, und unter ihr befand sich ein für sie bestimmter Schatz. Ihr Vater war rechtschaffen, und da wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorholen, aus Barmherzigkeit von deinem Herrn. Ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen. Das ist die Deutung dessen, was du nicht aushalten konntest. Das sind die Ayat, liebe Geschwister, die wir heute uns vornehmen. Ayat 60 bis 82. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und dass er uns unter diejenigen Menschen schreibt, über die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs trifft, um Allahs Buch zu lernen und zu lehren, dann steigt auf sie die Ruhe herab, As-Sakina, wo Rashiyatum al-Rahma, das heißt die Barmherzigkeit umgibt sie, und die Engel umgeben sie, wa Haffatum al-Malaika, und Allah Azza wa Jal erwähnt diejenigen Menschen, die an der Sitzung teilnehmen, bei denjenigen, die bei ihnen sind, subhanahu wa ta'ala. Die Ayat heute, liebe Geschwister, handeln von Musa alayhi salatu wa salam und einem Menschen, einem Mann, den er getroffen hat, für den Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass er von ihm etwas profitieren und lernen sollte. Und bevor wir die erste Ayah uns näher anschauen, es gibt zu diesem Ereignis einen Offenbarungsanlass. Das bedeutet vielmehr, dass es gibt einen Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala dieses Ereignis hat geschehen lassen. Und zwar lesen wir in mehreren Überlieferungen, und eine davon ist die Überlieferung in Sahih al-Bukhari, die von Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma überliefert wird. Es geht in dieser Geschichte darum, dass Sa'id ibn al-Jubayr, ibn Jubayr rahimahullahu ta'ala, er ist einer der Tabi'in und Schüler von Abdullah ibn Abbas, und er überliefert diesen Hadith über Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Und er erzählt uns, dass manche Leute behauptet haben, dass Moses, der hier in dieser Geschichte erwähnt wird, a.s., nicht derjenige Moses ist, der, den wir kennen. Nicht der berühmte Moses von den Kindern Israels, sondern ein anderer Moses. Und deswegen sagte Sa'id, radiallahu anhu, wa rahimahullah, sagte es zu seinem Lehrer Abdullah ibn Abbas, Nauf al-Bakali, so heißt dieser edle Mann von den Tabi'in, so heißt dieser edle Mann von den Tabi'in, er sagte, Nauf al-Bakali behauptet, dass der Moses aus der Geschichte hier, die wir gerade vorgelesen haben, nicht der gleiche Moses ist wie von den Kindern Israels, sondern es sei angeblich ein anderer Moses. Daraufhin sagte Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, كَذَبَ عَدُوُ اللَّهِ Allahs Feind hat gelogen. Allahs Feind hat gelogen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr harte Antwort auf diese Behauptung. Aber die Gelehrten deuten solche Aussagen wie folgt. Weil erst einmal, wie ich gesagt habe, Nauf al-Bakali war einer der bekannten, edlen Tabi'in. Möge Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig sein. Aber wie können wir verstehen diese harte Antwort von Abdullah ibn Abbas? Die Gelehrten, liebe Geschwister, manchmal, wenn sie harte Antworten geben, wie die, die wir gerade gehört haben, dann hat es nicht was zu tun mit der Person unbedingt, an die diese Worte gerichtet sind, sondern vielmehr soll damit ein Erziehungseffekt erzeugt werden, dass keiner auf die Idee kommt, das Gleiche zu tun, wie diese Person gemacht hat. Deswegen fällt manchmal die Strafe, auch wenn sie hier verbal ist, ein bisschen hart aus, weil Aduullah, der Feind Allahs, das grenzt schon, als würde er ihn vom Islam ausschließen. Und das aber trotzdem, warum geht es? Es geht nämlich darum, dass niemand nach ihm auf die Idee kommt, über Allahs Buch etwas zu sagen, ohne Wissen. Und wir können aus dieser Begebenheit lernen, dass der Muslim grundsätzlich immer, wenn er den Koran Karim liest, oder man kann auch sagen, die Gelehrten grundsätzlich, wenn sie den Koran Karim lesen bzw. auslegen, dass sie sich an die Bedeutung halten sollen, die offensichtlich da steht. Ja? Das heißt also, du liest im Koran Karim Musa a.s. an zahlreichen Stellen. Und ihr wisst, dass der Name Musa im Koran Karim weitaus mehr vorkommt als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man jetzt diesen Namen immer liest, immer liest, immer liest, und es geht immer um den Moses von den Kindern Israels, immer um den Moses von den Kindern Israels. Und dann plötzlich einmal wird zwar nicht erwähnt, dass es die Kinder Israels wieder sind, aber es wird wieder der Name Moses erwähnt. Dann automatisch dein Kopf denkt an den Moses von den Kindern Israels. Und das ist, was ich meinte mit der offensichtlichen Bedeutung, ja. Aber jetzt auf die Idee zu kommen, dass damit doch ein ganz anderer Moses gemeint ist, das ist natürlich theoretisch möglich, aber das ist nicht das Erste, was einem in den Sinn kommt. Und man sollte sich immer an das halten, was normalerweise der Fall ist, es sei denn, es gibt einen anderen Beweis dafür. Deswegen war die Antwort von Ibn Abbas so hart, weil wenn wir anfangen, den Koran so zu interpretieren, ohne Beweise, denn ich meine, die Aussage muss der Tabi'i irgendwo gehört haben. Ja? Wenn wir anfangen, den Koran Karim so zu interpretieren, dass wir sagen, nee, es auch, könnte auch jemand anderes damit gemeint sein, dann werden wir viele Probleme haben, wenn wir den Koran Karim auslegen und vom rechten Weg abweichen. Deswegen sagte er, radiallahu anhu, und gleichzeitig korrigiert er uns und bringt uns bei, wie wir den Koran zu erläutern haben, auf beste Art und Weise, und wie wir gegen zu argumentieren haben. Denn er sagte gleich im Anschluss, Abdullah ibn Abbas, uns hat nämlich Ubay ibn Ka'ab über den Propheten sallallahu alaihi wasallam Folgendes berichtet. Also, gleich sofort, zack, ein Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit die Sache glasklar ist. Ja? Jemand stellt eine Behauptung auf, eigentlich muss er sie beweisen. Du brauchst sie nicht mehr zu entkräften. Aber gleichzeitig noch ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, so ist die vollkommene Antwort. Er sagte, der Bericht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und das ist interessant, weil hier Abdullah ibn Abbas überliefert über einen anderen Sahabi, also ein Sahabi überliefert über einen Sahabi. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Eines Tages stand Moses alaihi salam, manchmal sage ich Moses, Musa, das ist einfach die arabische Version, die deutsche Version, ist kein Problem. Eines Tages stand Musa, der Prophet Musa heißt im Hadith, unter den Kindern Israels und hielt ihnen eine Rede. Wortwörtlich hielt eine Khutba. Dann fragte ihn jemand, und diese Person war offensichtlich verblüfft vom Wissen, das Moses hatte, alaihissalatu wassalam. Dann sagte er zu Moses, sag mal, wer ist von allen Menschen derjenige Mensch, der am meisten Wissen hat? Und dann antwortete Musa, ich bin derjenige, der von allen Menschen am meisten Wissen hat. Und diese Antwort von Musa a.s. hat dem entsprochen, was er wusste. Und subhanallah, wenn man natürlich nicht weiß, kann man auch nicht über seine Grenzen hinausgehen. Ja? Auf jeden Fall sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Moses sagte, ich bin derjenige, der von allen Menschen am meisten weiß. Allah nahm ihm das aber übel, da er ihm das Wissen nicht zugeschrieben hat. Was wäre die korrekte Antwort gewesen? Wir wissen sie natürlich, weil wir von diesen Sachen gelernt haben, beziehungsweise unsere Gelehrten uns das beigebracht haben, aufgrund dieser Überlieferung. Okay? Das heißt, wir würden sagen, Allahu A'lam. Das heißt, Allah weiß am besten Bescheid, wer jetzt in diesem Fall von allen Menschen am meisten Wissen hat. Weil du kennst ja nicht alle Menschen. Aber Musa dachte, weil er eben ein Prophet ist und ein Auserwählter Gottes ist, dass er derjenige ist, der von allen Menschen am meisten Wissen hat. Daraufhin hat Allah ihm Folgendes eingegeben, folgende Wahi gegeben. Ja, Wahi wird besetzen wir meistens als Offenbarung und Eingebung und so. Und gemeint ist per Definition ja, eine geheimnisvolle und schnelle Übermittlung einer Information. Geheimnisvolle und schnelle Übermittlung. Geheimnisvoll, weil kein Mensch weiß, wie es funktioniert. Und schnell, weil in einem Augenblick Allah subhanahu wa ta'ala Informationen jemandem eingeben kann, so viel er möchte, subhanahu wa ta'ala. Daraufhin hat Allah Moses eingegeben, dass es an dem Punkt, an dem die beiden Meere aufeinandertreffen, einen meiner Diener gibt, der mehr Wissen hat als du. Mehr Wissen hat als du, O Moses. Daraufhin sagte Musa, fing er natürlich an, Dua zu machen und hat Allah Azza wa Jal darum gebeten, diesen Mann zu treffen. Er sagte, Rabbi wa kayfa bihi. Er sagte, oh mein Herr, wie kann ich ihn erreichen? Dann wurde zu ihm gesagt, nimm einen Fisch und leg ihn in einen Korb. Und in Klammern, es gibt andere Überlieferungen, die das ergänzen, deswegen ergänze ich das. Er sollte einfach an der Küste entlang laufen, wo er gerade war. Und kann sein, Allahu a'lam, dass es in der Phase war, wo er mit den Kindern Israels 40 Jahre lang in der Wüste gewesen ist und dass sie da an der Küste gewesen sind. Ja? Weil ihr wisst, es gibt eine Phase, wo Allah subhanahu wa ta'ala für sie bestimmt hat, dass sie diese Zeit in der Wüste verbringen, weil sie sich dem Befehl Allahs widersetzt hatten. Und wie dem auch sei, er sollte an der Küste entlang laufen, weil Musa fragte sich, wo kann ich diesen Menschen treffen? Er sagte, an der Stelle, an der die beiden Meere aufeinandertreffen. Wo ist das? Du wirst das merken, wenn du einfach die Küste entlangläufst. In dem Moment, wo du deinen Fisch vermissen wirst, die Stelle, wo du ihn vermissen wirst, das ist die Stelle, wo du diesen Diener treffen wirst, der mehr Wissen hat als du. Dann ist er daraufhin losgezogen und mit ihm sein Bursche. Und dann kehren wir zurück zu den Ayat des Koran al-Karim. Die 60. Ayat, dort heißt es, und als Musa zu seinem Burschen sagte, ich lasse nicht ab, bis ich die Stelle erreicht habe, an der die Meere zusammenkommen, und sollte ich lange Zeit weitergehen. Also, das war die Vorgeschichte. Es geht hier um Musa, dem Sohn von Imran, einem der Nachkommen von Israel, alayhi salatu wassalam. Und der Bursche, der mit ihm gewesen war, heißt es in authentischen Überlieferungen, bei Bukhari und bei anderen, dass es damit Yusha ibn Nun gemeint ist. Yusha ibn Nun, das heißt Yusha, der Sohn von Nun. Yusha ist zu Deutsch Joshua. Und dieser Bursche, wie es hier übersetzt worden ist, war entweder einer seiner Sklaven, oder er war einfach sein Diener. Er war einer seiner Diener. Und in dieser Überlieferung, Yusha ibn Nun, er war zu diesem Zeitpunkt noch kein Prophet Allahs, aber später nach dem Tod des Propheten Musa alayhi salatu wassalam, wurde er zu einer der Propheten der Kinder Israels. Er wurde zu einem Nabi, nicht zu einem Rasul, aber wurde zu einem Nabi, einem der Propheten der Kinder Israels. طيب. Als Musa zu seinem Burschen sagte, ich lasse nicht ab, das heißt, ich lasse nicht ab zu reisen. Ich werde diese Reise auf mich nehmen. Bis zu der Stelle, die Allah subhanahu wa ta'ala mir berichtet hat, selbst wenn ich noch so lange reisen würde. Und diese Aussage, Huqub auf Arabisch, liebe Geschwister, das, vielleicht könnt ihr euch erinnern, für die Tafsir gehört haben, von Surat An-Naba. Von Surat An-Naba. Labithina fiha ahqaba. Und das ist das gleiche Wort. Und dieses Wort, haben wir gesagt, gibt verschiedene Auslegungen dazu. Und eine authentische ist auf Abu Huraira radiallahu anhu zurückzuführen. Er sagte, 80 Jahre. Eins davon, das ist ein Plural. Ja. Eins davon ist 80 Jahre. Das heißt, er will damit sagen, ich bin bereit, diesen Menschen zu treffen, selbst wenn ich Jahrzehnte auf die Reise gehen müsste. Subhanallah. Und eine der großen und wichtigsten Lektionen aus dieser Geschichte haben wir jetzt gerade, inshallah ta'ala, auch verstanden. Und zwar geht es worum? Es geht darum, liebe Geschwister, dass nichts zu teuer ist, um nach Wissen zu streben. Es gibt nichts, was zu teuer ist und was zu wertvoll ist, um nach Wissen, und ich korrigiere und besser gesagt spezifiziere, sage nach Wissen um Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, um religiöses Wissen, oder das Wissen über den Islam, Wissen über Allah und den jüngsten Tag. Es gibt nichts Wertvolleres als das. Deswegen, dein Geld, was du darin investierst, hast du auf die beste Art und Weise investiert. Musa alayhi salatu wasalam, und Allah weiß alleine, wie viel Wissen Musa gehabt hat. Er gehört zu den Gesandten Allahs. Er gehört zu denjenigen, die die Tora bekommen haben. Ein ganzes Buch hat er empfangen. Er gehört zu den 5 besonders standhaften Gesandten Allahs. Sein Wissen, Allah weiß, wie viel es ist. Aber trotzdem wollte er noch mehr Wissen haben und wäre dafür jahrzehntelang bereit zu reisen, um einen Menschen zu treffen, der mehr Wissen hat als er. Und als Musa zu seinem Burschen sagte, ich lasse nicht ab, das heißt zu reisen, bis ich die Stelle erreicht habe, an der die beiden Meere zusammenkommen. Wie gesagt, die Stelle, an der die beiden Meere zusammenkommen, das ist die Stelle, an der er eben diesen Diener Allahs finden wird. Natürlich die Gelehrten und Historiker, sie haben dann darüber diskutiert, welche beiden Meere damit gemeint sind oder welche beiden Gewässer damit gemeint sind. Aber das ist für uns, wie man darauf hinweisen, relativ egal und unerheblich. Weil die Aussagen, sie fußen nicht auf schlagkräftigen Argumenten. Ja? Das heißt, auch wenn jemand so eine Aussage trifft, aber uns nicht sagt, woher diese Information her hat, dann ist es ein bisschen schwer zu sagen, dass diese Antwort ist die richtige Antwort oder andere Antwort ist stärker oder schwächer oder so. Und deswegen, und das ist auch nicht sehr wichtig, wenn Allah wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er uns das mit dem Namen mitgeteilt und noch genauer sogar, wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala. Aber daran liegt kein für uns nützliches Wissen. طيب. Diese Geschichte taban ist einer der Beweise, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein auserwählter Prophet Allahs ist. Denn so eine Geschichte kann man nicht wissen, es sei denn, jemand hat sie ihm eingegeben. Als sie die Stelle erreicht hatten, an der sie zusammenkommen, das heißt, an der die beiden Meere zusammenkommen, vergaßen sie beide, das sollte man dazu schreiben, bei dem Arabischen steht Nasiya, ein Alif dabei, bedeutet hier die Dualform, okay. Und im Deutschen kann man das ausdrücken, indem man beide reinschreibt. Das heißt, wir merken uns oder schreiben es dazu. Vergaßen sie beide ihren Fisch, so nahm er seinen Weg im Meer auf und davon schwimmend. An dieser Stelle gibt es manche, die versucht haben, das ein bisschen umzuinterpretieren. Das heißt also zu sagen, damit sind nicht Musa und Joscha gemeint, beide, nicht also Moses und sein Bursche, sondern damit ist nur Joscha gemeint und nicht Moses. Ich habe die Befürchtung, dass dahinter steckt, dass man Angst hat, das Vergessen dem Propheten zuzuschreiben. Und das versucht dann zu interpretieren. Aber wie gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem, weil unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über sich selbst in einer authentischen Überlieferung, ich bin innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun. Das heißt, ich bin nichts anderes als ein Mensch genauso wie ihr, das heißt von der Schöpfung her genauso bin ich so wie ihr, und ich vergesse genauso wie ihr vergesst. Und wenn jemand anfängt zu sagen, die Propheten vergessen nicht oder so, das in diese Richtung, dann hat das entweder mit einem falschen Verständnis oder mit Übertreibung. Falsches Verständnis oder Übertreibung. Weil wenn du falsches Verständnis könnte sein, weil es gibt eine Ayah im Koran al-Karim, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, zum Beispiel, sanuqri'uka fala tansa. Wir werden dir vorlesen, den Koran oder so, und du wirst nicht vergessen. Kann sein, dass sie das falsch verstanden haben. Oder es ist eine Übertreibung, das heißt, dass man ihn nicht mehr als einen normalen Mensch, was seine Schöpfung angeht, betrachtet, sondern ihn über seinen Stand erhebt und dabei den Christen nachmacht. Aber wie gesagt, der Prophet, Allah sagt ganz klar im Koran, Nasiya, und wir glauben daran, so wie Allah es ja gesagt hat, denn es waren Menschen, die eben ihren Stand bei Allah erreicht haben, durch was? Erstens durch die Barmherzigkeit Allahs, indem er ihnen das Prophetentum gegeben hat, und zweitens durch ihre Gottesfurcht, die sie in ihren Herzen getragen haben. طيب. Als sie die Stelle erreicht hatten, an der sie zusammenkamen, oder kommen, Entschuldigung, die beiden Meere, vergaßen sie beide ihren Fisch, so nahm er seinen Weg im Meer auf und davon schwimmend. Es war die Aufgabe von Yusha a.s., den Fisch zu bewahren und Musa Bescheid zu geben, sobald er den Fisch nicht mehr bei sich hat. Aus welchen Gründen auch immer, egal wie der Fisch jetzt verschwunden ist, sobald der Fisch weg ist, sollte er ihm sagen, pass auf, er ist verschwunden. Weil dann wissen sie die Stelle, an der sie diesen Diener treffen werden. Was ist passiert? In der Zwischenzeit sind sie an einem Felsen gelangt. Und bei diesem Felsen haben sie sich ausgeruht. Und sie haben sich schlafen gelegt. Das heißt in der Überlieferung, sie beide haben also sich mit dem Kopf an den Felsen gelehnt und sind eingeschlafen. Und dann ist der Fisch aus diesem Korb rausgesprungen und ins Meer geschwommen. Aber hier an dieser Stelle ist ein Wunder passiert. Weil der Fisch, das ist die Nahrung gewesen, von der sie gegessen haben auf ihrer Reise. Die Reise war nicht 2 Stunden oder 1 Stunde, sondern offensichtlich war sie tagelang. Und deswegen, sie haben von diesem Fisch nach und nach gegessen, also muss es ein größerer Fisch gewesen sein, das war ihre Nahrung. Und in dem Moment, als sie eingeschlafen sind, ist dieser Fisch von Allah Azza wa Jal zum Leben erweckt worden und ist rausgesprungen und ins Meer geschwommen. Und deswegen heißt es hier, das werden wir gleich sehen, der Hinweis darauf, im Hadith ist klar, aber auch im Koran al-Karim, sie vergaßen beide ihren Fisch, so nahm er seinen Weg im Meer, auf und davon schwimmend. طيب. Dann heißt es in der nächsten Eier, in der 62. Eier, als sie vorbeigegangen waren, sagte er zu seinem Burschen, bringe uns unser Mittagessen. Wir haben ja durch diese unsere Reise viel Mühsal erlitten. Als sie vorbeigegangen waren, das heißt, an dem Ort, wo die beiden Meere aufeinandertreffen und wo der Felsen ist. Sie sind dort vorbeigegangen. Dann sagte Musa, weil er mittlerweile Hunger bekommen hat, zu seinem Burschen, also Yusha alayhi salatu wassalam, bringe uns unser Mittagessen. Das heißt, den Fisch. Wir haben ja durch unsere Reise viel Mühsal erlitten. In diesem Moment, jetzt gibt es 2 Erklärungen dazu. Die eine Erklärung, liebe Geschwister, ist, dass Yusha alayhi salam das mitbekommen hat, was geschehen war. Das heißt, er hatte mitbekommen, dass dieser Fisch lebendig wurde und ins Meer geschwommen ist. Das Problem ist, wieso hat er dann Musa nicht darauf aufmerksam gemacht? Die Antwort lautet, offensichtlich gemäß den Ayat, dass eben der Satan, wie wir gleich lesen mit der folgenden Ayat, dass der Satan ihn hat vergessen lassen, die Sache zu erwähnen. Das heißt, Musa schlief und Yusha bekam das mit und dann hat er das Musa nachher vergessen zu sagen, als er aufgewacht war. Wenn Allah nicht gesagt hätte, dass der Shaitan ihm das vergessen hat lassen, wäre es natürlich schwer, das zu glauben. Weil so ein Ereignis passiert nicht. Also jederzeit, also normalerweise so ein Ereignis, vielleicht würde es sogar hingehen, die Person aufwecken. Oder nicht, wenn ein halb angegessener Fisch plötzlich zum Leben erweckt und auf wundersame Weise ins Wasser geht, weil das war auch nicht normal, wie er geschwommen ist, dann ist normalerweise ein Ereignis, das man nicht so leicht vergisst. Also zumindest ist nicht das normale Vergessen vom Shaitan, so kann er das wahrscheinlich nicht. Ja. Das ist die eine Erklärung. Die andere Erklärung ist, wie gesagt, dass sie beide das nicht bemerkt haben. Dass sie es beide nicht gemerkt haben. Und dass er entweder den Fisch doch vergessen hat, oder hat den Korb mitgenommen, hat, der Fisch war nicht mehr drin, und hat dann erst nachgeschaut, nachdem Musa ihn daran erinnert hat, dass er das Mittagessen machen soll. Ehrlich gesagt, mein Herz schlägt mehr für diese zweite Ansicht, aber wie gesagt, das ist eine Sache, die man vielleicht noch mal genauer untersuchen könnte. Wie dem auch sei, als sie vorbeigegangen waren, sagte er zu seinem Burschen, bringe uns unser Mittagessen. Wir haben ja durch diese unsere Reise viel Mühsal erlitten. طيب. Aber in der Zwischenzeit heißt es im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, diese Sache, als sie dann weitergezogen sind, bis zu der Stelle, wo Musa nach dem Essen verlangt hat, ist also, sind viele Stunden vergangen. Das heißt im Hadith, sie sind dann den Rest der Nacht noch weitergezogen und den darauf folgenden Tag. Okay? Das heißt, halben Tag offensichtlich. Das heißt, sie sind schon einige Stunden noch weitergezogen. Bis zum Ende der Nacht, bis zum nächsten Morgen mindestens. Weil das heißt dann, im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ. Als es morgen wurde, sagte Moses zu seinem Burschen, bring uns unser Mittagessen. Wir haben ja durch diese unsere Reise viel Mühsal erlitten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Moses alaihi salam hatte von der gesamten Reise, während der gesamten Reise keine Mühsal erlitten, bis er diese Stelle, wo die beiden Meere aufeinander trafen, überquert hatte. Das war auch ein Geschenk Allahs subhanahu wa ta'ala. Diese erste Strecke bis zu der eigentlichen Stelle, Allah hat sie ihm leicht gemacht. Und das passt auch wunderbar zum Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er gesagt hat, wer nach einem Weg sucht, beziehungsweise wer einen Weg geht und durch diesen Weg nach Wissen strebt, dem macht Allah einen Weg zum Paradies leicht. Und dieser Musa alaihi wasallam, das war natürlich, er hat nach Wissen gestrebt und so hat ihm Allah azza wa jalla diesen Weg auch leicht gemacht. Erst nachdem sie diese Stelle überquert hatten, an dem die beiden Meere aufeinandertreffen, erst danach hat Musa alaihi salatu wassalam, Dusha, haben sie dann erst Anstrengungen bemerkt, ja, weil das auch nicht mehr die Stelle ist, wo sie eigentlich sein sollten. Daraufhin sagte also Yusha alaihi salatu wassalam, er sagte, siehst du, als wir beim Felsen Rast gemacht haben, gewiss, da habe ich den Fisch vergessen. Und als Entschuldigung sagte, und es ließ mich nur der Satan vergessen, ihn dir zu erwähnen. Und hier erkennen wir, dass der Shaitan, der Verfluchte, den Menschen vom Wissen abhalten möchte. Und dass er sein Spiel treibt. Und wenn er das versucht, und ich sage nicht geschafft, aber teilweise geschafft hat, bei Musa und Yusha, dann erst recht bei allen anderen Dienern Allahs, so wie du und ich. Deswegen, und es ließ mich nur der Satan vergessen, ihn dir zu erwähnen, den Fisch. Und er nahm seinen Weg im Meer auf wunderliche Weise. Und das ist diese Aussage, وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Das ist die Frage, ist das die Aussage von Yusha a.s. oder ist die Aussage Allahs Azza wa Jal? Ja? Wenn es die Aussage ist von Yusha a.s., dann hat er das mitbekommen, wie er, der Fisch, seinen Weg auf wunderliche Weise ins Meer genommen hat. Ansonsten kann man auch sagen, dass die Aussage bei illa shaytan wa an adhkurah, stopp, das ist die Aussage von Yusha gewesen, a.s. Und dann sagte Allah, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, und er nahm seinen Weg im Meer auf wunderliche Weise. In der Übersetzung hier, haben sie, in dieser einen Übersetzung zumindest, haben sie die Anführungsstriche erst am Ende der Ayat gemacht. Und das musst du dir halt nur merken, dass im Koran Karim gibt es keine Anführungsstriche. Und das ist etwas, was die Übersetzer gemacht haben, nach einer Interpretation. Und das zeigt, dass man niemals eine Übersetzung machen kann, die alles beinhaltet, was im Arabischen auch drin steckt und zu lesen ist. Denn das ist auch kein Widerspruch. Denn wenn du sagst, die Aussage könnten beide, sowohl von Moses könnte sie sein, als auch von Joshua, gleichzeitig. Ja. Das heißt, nach der einen Interpretation hast du, ist ja beides möglich. Also, und er nahm seinen Weg im Wasser auf wunderliche Weise. Wunderliche Weise, erstens, weil der Fisch tot war. Allah hat ihn lebendig gemacht und ist dann ins Wasser gesprungen. Und ebenso heißt es in den Überlieferungen, dass der Fisch das Wasser auf eine Art und Weise durchbohrt hat, sodass das Wasser an allen Stellen, wo der Fisch geschwommen ist, nicht mehr zusammengeflossen ist. Sodass man sehen konnte, die Spuren, an denen der Fisch geschwommen ist. Das ist die wunderbare oder die wunderliche Art und Weise. Das heißt also, der Fisch ist geschwommen und man konnte nachhaltig noch erkennen, wie der Fisch geschwommen ist. Weil die Stellen, an denen er gewesen ist, ist das Wasser nicht mehr zusammengekommen. Und deswegen heißt es in der Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا. Und das war die Art und Weise, wie der Fisch seinen Weg im Wasser genommen hat, war für Moses und seinen Burschen eine wunderliche Weise. Aber es muss nicht sein, dass sie es gesehen haben. Also, als der Fisch gerade rausgesprungen ist. Das ist nicht zwingend. Denn nachdem sie zurückgekehrt sind, konnten sie immer noch die Spuren sehen von dem Fisch. Daraufhin sagte Musa alayhi salatu wassalam, ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغَ. Das ist es, was wir suchten. Vielleicht hatte Joscha Angst gehabt, dass Musa ihn tadelt, aber er sagte, nein, das ist genau das, was wir wollten. Du solltest mir sagen, und du hast es mir jetzt gesagt, und deswegen müssen wir jetzt zurückkehren zu der Stelle, an der wir uns ausgeruht hatten, also zum Felsen zurückkehren. Da kehrten sie beide zurück, indem sie ihren eigenen Spuren folgten. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, sie trafen einen von unseren Dienern, dem wir Barmherzigkeit von uns aus hatten zukommen lassen und den wir Wissen von uns her gelehrt hatten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als sie beim Felsen ankamen, war plötzlich dort ein Mann. Dieser Mann lag und war bedeckt mit einem Tuch, zugedeckt also. Musa sagte zu ihm, Assalamu alaikum, der Friede sei mit dir. Und dieser Diener Allahs, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, heißt Khadir alaihi salam. Heißt Khadir alaihi salam. Khadir, Kha, Dad und Ra. Khadir. Manche sagen Khidr. Ich habe gelesen, dass das auch so überliefert sein soll, aber ich bin nicht über die Quere gekommen. In allen Überlieferungen, die ich gesehen habe, war immer Khadir. Also auf jeden Fall, die meisten haben das so überliefert, Khadir. Dort war Al-Khadir, alayhi salatu wassalam. Das ist der Name von diesem Menschen. Sie trafen einen von unseren Dienern. Warum habe ich da einen unserer Menschen? Weil es eine Meinungsverschiedenheit gibt unter den Gelehrten, ob Al-Khadir alayhi salam ein Wali war, das heißt ein nahestehender Allah subhanahu wa ta'ala, einer besonderen auserwählten rechtschaffenen Diener, oder ob er alayhi salam ein Prophet der Propheten Allahs war. Darüber gibt es eine Meinungsverschiedenheit, über die wir jetzt eigentlich kurz sprechen können. Und zwar, weil es heißt hier in der folgenden Aya, es gibt Argumente für und dagegen. Man kann sagen, das stärkste Argument dagegen ist zu sagen, dass wir keinen Textbeweis haben, wo es wortwörtlich heißt, er war ein Nabi. Nabi heißt eben ein Prophet. Aber ansonsten, die anderen Beweise weisen eigentlich alle darauf hin, dass er ein Prophet war. Und deswegen, also im Koran heißt es nämlich, einer der Belege ist, dass Allah sagte, sie trafen einen von unseren Dienern, den wir Barmherzigkeit von uns aus hatten zukommen lassen. Barmherzigkeit ist offensichtlich jedes Prophetentum. Denn was hat Al-Khadr ausgezeichnet, a.s.? Ihn hat das Wissen ausgezeichnet. Und das Wissen sagte Allah gleich danach. Er sagte, den wir Barmherzigkeit von uns aus hatten zukommen lassen und den wir Wissen von uns aus her gelehrt hatten. Also ist das Wissen nicht die Barmherzigkeit, nicht das Gleiche. Und zweitens, ein logischer Beweis ist, dass Musa a.s. nach Wissen gestrebt hat, bei jemandem, der noch mehr Wissen haben sollte als er. Und davon logisch gesehen ist das ein Prophet und nicht ein anderer Mensch. Weil die Propheten, sie bekommen ihr Wissen von Allah Azza wa Jal. Und woher soll dieser Mensch sein Wissen bekommen haben, wenn nicht auch von Allah Subhanahu wa Ta'ala, wenn es ja mehr sein soll. Und einer der stärksten Beweise natürlich überhaupt, oder es gibt noch mindestens zwei Beweise, einmal die Ereignisse, die stattgefunden haben. Das sind keine Ereignisse von einem Menschen, der besonders intelligent sein muss, um diese Sachen zu machen. Das hat mit Intelligenz nichts zu tun. Das hat was zu tun mit Eingebung. Das hat was zu tun mit Wissen, das Allah Azza wa Jal dieser Person gegeben hat. Weil dieses Wissen, was er gehabt hat, kann er nur von Allah gehabt haben. Und das vierte und vielleicht stärkste Argument ist, dass er am Ende der Geschichte nämlich gesagt hat, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Das heißt, ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen. Ich habe das nicht von mir aus gemacht, sondern ich habe das gemacht von Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat mir das gesagt, dass ich das machen soll. Ja? Und außerdem, darin ist auch ein sehr schöner Nutzen. Wir werden nämlich am Ende kurz sprechen über ein paar, ich sag mal, Geschichten, die erzählt werden über Al-Khadr alayhi salam. Und damit man diese Tür vollkommen schließt und nicht die Menschen zu falschem Glauben verleitet, ist es auch nützlich, natürlich ist das nicht der Grund, aber ich sage, es ist nützlich, dass wir daran glauben, dass er ein Prophet war und nicht einfach nur ein rechtschaffener Mensch. Denn manche Menschen leiten gerade von solchen Geschichten dann Dinge ab, an die wir nicht denken, es sei denn, der Satan gibt sie uns ein. طيب. Deswegen sagte Al-Shawkani rahimahullah ta'ala, dass die Mehrheit der Tafsir-Gelehrten der Meinung waren, dass er ein Prophet war. Und zu ihnen gehörte auch von der heutigen Zeit Muhammad al-Amin rahimahullah ta'ala. Auch wenn, wie gesagt, manche andere Meinung waren, wie Al-Sa'di von den heutigen Gelehrten und auch früher. طيب. Und deswegen sagt Ibn Hajar, rahimahullah, وَيَنْبَغِ اعْتِقَادُ كَوْنِهِ نَبِيًّا لِأَلَّا يَتَذَرَّعَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْبَاطِلِ فِي دَعْوَاهُمْ أَنَّ الْوَلِيَّ أَفْضَلْ مِنَ النَّبِيِّ. Also Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, er sagte, man sollte glauben, also fast wie Pflicht, ein Muslim sollte unbedingt glauben, dass dieser Mensch ein Prophet war. Damit nämlich die Ahlul Batil sind die abgeirrten Menschen. Damit nämlich die abgeirrten Menschen nicht sich dadurch, damit die abgeirrten Menschen nicht durch diese Geschichte ihre Argumente stärken oder ihre Ansichten beweisen, dass ein Wali besser ist als ein Nabi. Es gibt manche Mubtadi'a, die sagen, ein Wali, ein Nahestehender Allahs, ist besser als ein Prophet, als ein Nabi. Und wenn du jetzt das hier sagst, dann hast du ein Argument, also du gibst denen ein Argument dazu. Das ist ein, also praktisches Argument, oder praktische Nutzen, nicht zu glauben, dass er ein Prophet gewesen ist. Aber wie gesagt, die meisten Argumente sprechen dafür. Und wenn jemand sagt, es könnte ja auch eine Art Eingebung sein, so wie Allah subhanahu wa ta'ala der Mutter von Moses eingegeben hat und sie ist trotzdem keine Prophetin, und wie Allah subhanahu wa ta'ala den Bienen eingibt und sie sind trotzdem keine Propheten. Wir sagen, ja, das kann natürlich sein, aber das ist nicht das, wovon man normalerweise ausgeht, wenn man davon redet, dass Allah azza wa jal jemandem etwas eingibt, einem Menschen, und schon gar nicht, wenn es darum geht, dass ein Prophet zu ihm geht, um ihm auch etwas zu lernen, und schon gar nicht, wenn wir wissen, dass in der Zeit von Moses a.s. gab es nicht nur immer nur einen Propheten. Also wir wissen, Moses allein schon, er hat Kontakt gehabt mindestens, also mit zwei oder drei. Also der eine war sein eigener Bruder, Harun. Und dann Yusha war selbst später ein Prophet, Nummer zwei. Und deswegen Al-Khadr, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass auch ein Prophet gewesen ist. Also es war zu der damaligen Zeit kein seltenes Ereignis, wie es für uns ein seltenes Ereignis ist, einen Propheten zu treffen. Das heißt also 65. Eier, sie trafen einen von unseren, ich mache jetzt ein bisschen schneller, aber sonst kommen wir mit der Zeit nicht durch. Sie trafen einen von unseren Dienern, dem wir Barmherzigkeit, also das Prophetentum, von uns aus gegeben hatten oder zukommen lassen und den wir Wissen von uns her gelehrt hatten. Wissen von uns her gelehrt hatten. Und das heißt, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Und jetzt kommen manche Ajim, nimm es mir nicht übel, also manche nicht Araber, die sagen, die teilen jetzt ein und sagen, Allahu Akbar, es gibt hier zwei Arten von Wissen. Einmal das Wissen, Allahu A'lam, wie sie es einteilen, ich meine, interessiert uns auch nicht, wie die Mubtadi'a Wissen einteilen, aber sie sagen, es gibt eine spezielle Form des Wissens und nennen sie Ilm Ladunni. Ilm Ladunni. Weil sie leiten das einfach ab von dem Wort, ja. Ilman min Ladunna, Ladunna heißt einfach von uns her, von unserer Seite her. Ladun heißt einfach Jiha auf Arabisch. Okay? Das heißt, min Jihatina, min Ladunna. Und sie sagen einfach Ilm Ladunni oder Ladunni, ja. Und das hört sich dann natürlich an, als wäre das was ganz Besonderes und was Neues. Dabei ist es nichts Besonderes Neues, es ist einfach Offenbarung, dass Allah Azza wa Jal diesen Menschen gegeben hat. Diesen Menschen gegeben hat. Und zwar Al-Khadr alayhi salatu wassalam. Musa sagte zu ihm, darf ich dir, achso, wir haben noch gesagt, dass Musa sagte zu ihm, Assalamu alaikum, Al-Khadr, in der Belieferung heißt nicht, dass er den Gruß erwiderte, aber davon gehen wir aus. Aber es kann auch sein, dass er ihn wirklich nicht erwidert, weil er war verwundert. Er sagte, wa anna bi ardika salam. Also er war vollkommen verblüfft darüber, dass jemand ihm Assalamu alaikum sagt. Er sagt, woher kommt der Salam jetzt plötzlich her? So ungefähr, ja. Weil offensichtlich war er in einem Volk, dass diesen Gruß, entweder waren sie keine Muslime, oder sie haben den Gruß unterlassen, wie manche Muslime nicht grüßen. Er sagte, Al-Khadr, also wo kommt der Salam plötzlich her? Und dann sagte Musa, ich bin Moses. Dann sagte er, der Moses von den Kindern Israels? Er sagte, ja. Daraufhin sagte Musa, darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was dir an Besonnenheit gelehrt worden ist? Und taban, diese Art und Weise, wie er das von seinem zukünftigen Lehrer verlangt hat, ist eine Art und Weise, von der wir uns eine Scheibe abschneiden können. Also er macht das mit höchstem Anstand, spricht er seine Lehrer an und bittet ihn darum, dass er von ihm etwas doch lernen dürfe. Und hat nicht gesagt, ich bin der Moses in Israels und Allah hat mich zu dir gesandt und du musst mir was beibringen. Und dann darf ich dir folgen, auf dass du, erstmal folgst du ihm, dann kommst du, während du deinem Lehrer folgst, lernst du was von ihm. Und das zeigt natürlich, dass man Wissen erlangt, indem man, wenn möglich ist, seinen Lehrer begleitet, weil dann hat man, dann lernt man auch gleich die Praxis davon. Tayyib. Daraufhin sagte Al-Khadr, alayhi salatu wassalam, innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Du wirst es bei mir nicht aushalten können. Das heißt, du wirst bei mir Dinge sehen und hören und erfahren, die für dich unbegreiflich sind. Sie sind für dich zu schwer zu verstehen. Aber ich selbst muss sie durchführen. Es gibt Dinge, die werde ich machen müssen. Du wirst sie aber nicht verstehen können. Du wirst nicht Geduld haben können, das auszuhalten. Daraufhin sagte, und dann sagt er und begründet es auch. Und er sagt auch, wie willst du, und er entschuldigt ihn auch dafür. Er sagt, wie willst du auch aushalten, wovon du keine Kenntnis hast? Wie willst du etwas auch aushalten, wenn du gar nicht verstehst, was dahinter steckt? Du wirst keine Geduld haben mit mir. Er bereitet ihn darauf vor, er lehnt ihn nicht ab, aber er bereitet ihn darauf vor, und das ist auch sinnvoll, dass bevor du jemandem etwas mitteilst, wo du Angst hast, dass er das nicht begreifen werden kann, dass du ihm darauf gefasst machst. Er sagte, Musa alayhi salatu wassalam, achso, und daraus lernen wir natürlich, dass je mehr Wissen man hat um die Dinge, desto besser versteht man und desto mehr Geduld hat man damit umzugehen. Ganz einfach, wenn du weißt, wenn, oder besser gesagt, wenn du nicht weißt, dass eine Person, die dich ständig am Stören ist, wenn du nicht weißt, dass sie krank ist, dann du fühlst dich gestört. Aber wenn du weißt, er ist krank, oder du weißt, es ist noch ein Kind, er ist nur, sein Körper ist nur zu groß, ja, dann weißt du, Alhamdulillah, okay, er ist noch ein Kind. Also du musst schon ein bisschen Geduld damit haben. Das heißt, du gehst mit der Situation ganz anders um. Das heißt, Wissen ist Grundvoraussetzung und das führt dazu, dass man mehr Geduld hat. Vielleicht sind deswegen die Eltern geduldiger als für die Jungen. Wie willst du auch aushalten, bevor du keine Kenntnis hast? Er sagte, Musa alayhi salatu wassalam, du wirst mich insha'Allah standhaft finden und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen. Er ist der vorbildlichste Schüler, den man sich vorstellen kann. Denn nichts hält ihn auf. Okay, du hast mir gesagt, ich werde kein Geduld haben, trotzdem, ich werde es trotzdem versuchen. Ich werde trotzdem, insha'Allah, versuchen, Geduld zu haben und ich gebe nicht auf. Und ich werde auch versuchen, alle deinen Befehlen zu gehorchen. Ich werde versuchen, mich dir nicht zu widersetzen. Und das heißt, ich werde auch versuchen, mich an das zu halten, was mir zuwider ist. Weil du hast mir gesagt, es wird Dinge geben, die ich nicht verstehen kann. Ich werde auch versuchen, trotzdem Geduld zu haben. Wir werden sehen, Musa hat Geduld gehabt. Und er hat den Weg, ist mit dem Weg eben weitergegangen. Tayyib. Dann sagte Al-Khadr, alayhi salam, O Moses, ich habe Wissen von Allah gelehrt bekommen, das du nicht hast. Und du hast Wissen von Allah bekommen, dass Allah dir gelehrt hat, dass ich nicht habe. Und das, diese Gleichstellung weist auch deutlich darauf, dass er ein Prophet war, der Propheten, nicht irgendein anderer Mensch. Denn genauso wie du Wissen hast, was ich nicht habe, ich habe auch Wissen, was du nicht hast. In einer Überlieferung heißt es auch, sinngemäß, wieso willst du von mir etwas lernen? Du bist doch derjenige, der die Tora bekommen hat. Wie dem auch sei, lesen wir weiter. Er sagte, du wirst mich, wenn Allah will, standhaft hoffen, ich werde mich keinem deiner Befehle widersetzen. Er sagte, also das heißt Al-Khadr, a.s., wenn du mir denn folgen willst, dann frage mich nach nichts, bis ich dir selbst gegenüber es zuerst erwähne. Und das ist ein Beweis dafür, dass ein Lehrer Bedingungen stellen darf. Will jemand von ihm was lernen? Er darf Bedingungen stellen. Genauso wie Al-Khadr hier diese Bedingungen gestellt hat. Und er hat gesagt, du kannst mir folgen, aber egal was passiert, frag mich nicht danach. Mach mir einfach nach, beziehungsweise geh mir einfach nach. Und erst wenn ich dir erkläre, warum es so ist, kannst du mich danach genauer fragen. Aber vorher, red mit mir nicht. Sondern, das wäre eine Art der Widersetzung. Da zogen sie beide los. Bis als sie ein Schiff bestiegen, er darin ein Loch machte. Das heißt, er nahm eine Axt und ging zum Grund des Schiffes und schlug ein Loch in den Boden. Er, Musa, sagte, hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Du hast dir eine grauenhafte Sache begangen. In einer anderen Lesart heißt es, لِيَغْرَقَ أَهْلُهَا, damit seine Besatzung ertrinkt, du hast ja eine grauenvolle Sache gemacht. Und in dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt es, sie beide liefen an der Küste des Meeres entlang. Sie hatten bei sich kein Schiff und dann kam ein Schiff an ihnen vorbei, Schiff oder auch Boot, Allahu a'lam. Und dann haben sie angesprochen, die Leute, dass sie doch mitnehmen sollten auf dem Schiff. Und sie erkannten Al-Khadr. Und sie erkannten Al-Khadr und sie nahmen sie beide. Und hier ist die Rede nicht mehr von Yusha. Das heißt, Yusha offensichtlich zurückgegangen zu seinen Leuten. Weil hier ist nur die Rede von zwei Personen, also Musa und Al-Khadr, alayhi salatu wassalam. Sie haben sie beide auf ihr Schiff genommen ohne von ihnen Geld zu nehmen. Und das weist darauf hin, dass Al-Khadr, alayhi salatu wassalam, bekannt war unter seinen Leuten. Und der Prophet sallallahu alayhi wasallam sagte nämlich, und Al-Khadr, liebe Geschwister, das ist das Wort, oder der Name Al-Khadr, beinhaltet ja drei Buchstaben, Kha, Da'adad und Ra. Und das ist die gleiche Wortwurzel wie das Wort im Arabischen Akhdar. Akhdar heißt grün. Akhdar heißt grün. Und deswegen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, innama sumya al-khadir, innama sumya al-khadir, annahu jalasa ala farwatin bayda, fa'idha hiya tahtazzu min khalfihi khadra. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er wurde deswegen Khadir genannt, weil immer, wenn er sich an einen Ort hingesetzt hatte, an dem es keine Pflanzen gibt, ist plötzlich um ihn herum alles grün geworden. Und deswegen, er war ein gesegneter Mensch von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen kannst du sagen, Al-Khadir ist derjenige, durch den alles grün wird. Und natürlich von Allah azza wa jalla, nicht von ihm. Aber es ist ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala, das er ihm gegeben hat. Und deswegen kommt auch daher vielleicht der Grund, warum manche Leute sagen, Al-Khadr, als Musa ihn traf, sah er ihn an einer Gegend, wo es eben überall Pflanzen war und grün war. Weil das ist der Name von ihm. Und das ist, was der Prophet gesagt hat in Sahih al-Bukhari. Tayyib. Sie waren auf dem Schiff und ich meine, wenn so ein gesegneter Mensch, kein Mensch wird von ihm Geld nehmen, oder? Weil er braucht ja nur mitkommen und egal was er macht, das ist gut für sie. Und deswegen der Hinweis darauf, dass ich nicht vergesse, wir wissen ja, dass er gleich ein Loch in den Boden machen wird. In der Geschichte ist nicht die Rede davon, dass die Leute sich darüber aufgeregt haben. Wir hätten sich ja auch beschweren können bei ihm. Was machst du da? Wir nehmen dich kostenlos mit und machen unser Boot kaputt. Haben sie nicht gemacht. Also offensichtlich wussten sie, wer er ist. Aber das ist eine Sache von Iman, oder? Und deswegen eine der großen Lehren aus dieser Geschichte ist es ja gerade, dass die Dinge, die geschehen, Allah hat sie alle bestimmt. Und alles ist Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Ob du die Sachen verstehst oder ob du die Sachen nicht verstehst. Es gibt Dinge, ja, die sind unglaublich. Die sind unglaublich. Also kann man, also fast im wahrsten Sinne, wir glauben an alles, was Allah gesagt hat und gemacht hat, ja. Aber ich meine unglaublich im Sinne von, dass wir nicht verstehen können, warum das so ist. Aber diese Geschichte ist eine Heilung für jedes Herz, das so Fragen stellt wie, warum gibt es Kriege in der Welt? Warum müssen Kinder darunter leiden? Du hast gleich ein Kind, das heftig leiden wird. Ja, werden wir gleich sehen, die Geschichte. Ich meine, ihr habt ja schon gelesen, schade. Auf jeden Fall, während sie auf dem Schiff waren, kam ein Vogel. Und dieser Vogel hat vom Meer was getrunken. Und daraufhin sagte Moses und Al-Khadr, sie beide beobachteten diesen Vogel. Dann sagte Al-Khadr zu Moses, oh Moses, also sinngemäß, siehst du den Vogel, was er da vom Wasser getrunken hat? Sagte ja. Er sagte, das Wasser, das er mit seinem Schnabel getrunken hat, ist vergleichbar mit dem Wissen, was du und ich haben, im Vergleich zum Wissen, was Allah hat, subhanahu wa ta'ala. Ja. Er sagte, das Wissen, was du ich habe, und das, was du hast, ist im Vergleich zum Wissen Allahs so viel, wie dieser Vogel an Wasser aus diesem Meer getrunken hat. Danach ist Al-Khadr a.s. zu einem Brett, ihr wisst, das Schiff ist aus Brettern zusammen gebastelt. Und er ist runtergegangen und hat eins rausgezogen. Hat ein Loch darin gemacht. Also manche erzählen, es war eine Axt, hat er genommen. Und hier heißt es, er hat einfach ein Brett einfach rausgerissen. Und kann ja auch sein, dass er beides gemacht hat. Sprich, das eine widerspricht ja nicht dem anderen. Daraufhin sagte Moses zu ihm, Die Leute haben dich kostenlos mitgenommen und du gehst zu ihrem Schiff und machst darin ein Loch, damit die Leute versinken. Daraufhin sagte Al-Khadr alayhi salatu wassalam, was hat er gemacht? Er hat ihm jetzt eine Frage gestellt, die er hätte nicht fragen dürfen. Das war sein Versprechen. Daraufhin sagte Al-Khadr alayhi salatu wassalam, habe ich nicht gesagt, dass du es bei mir nicht aushalten wirst können? Musa sagte, belange mich bitte nicht dafür, dass ich vergessen habe, und bedrücke mich in meiner Angelegenheit nicht mit einer Erschwernis. Also die erste Entschuldigung, die Moses hatte, war, dass er vergessen hat. Okay? Und das ist ein Beweis, dass ein Mensch kann vergessen. Auch ein Prophet kann vergessen. Weil das ist die Bedeutung der Ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-Khadr hat ihn verziehen. Weil Allah azza wa jalla sogar er verzeiht, wenn man vergisst. Dann sollten wir als Menschen erst recht verzeihen. Da zogen sie weiter und der Prophet sagte, verkeinet il ula min Musa nisyan. Das heißt, die erste Nachfrage, die Moses gemacht hat, war aus Vergesslichkeit. Dann sind sie weitergegangen und trafen auf Kinder, die am Spielen waren. Im Koran heißt es, sinngemäß übersetzt, da zogen sie beide weiter, bis als sie dann einen Jungen trafen, er ihn tötete. Sie trafen Lungen, waren am Spielen. Al-Khadr hat einen von ihnen gegriffen und hat, wortwörtlich heißt es im Hadith, mit seiner Hand ihm den Kopf abgerissen. Wortwörtlich heißt, er hat ihm den Kopf abgemacht. Er hat ihn entweder geschlachtet oder abgezogen. Er hat ihn getötet. Einen Jungen, der noch nicht einmal reif war. Das heißt, er war noch nicht einmal balig, sagt man auf Arabisch. Das heißt, er hat nicht einmal das Alter erreicht, wo man überhaupt sündigen kann. Das heißt, er war absolut sündenlos, absolut reinen Herzens. Daraufhin sagte Musa alayhi salatu wassalam, hast du eine reine Seele getötet? Auf Arabisch ist Nafsan Zakiyatan oder Zakiyatan. Hast du eine reine Seele getötet und nicht wegen einer anderen? Das heißt also, wenn es Wiedervergeltung gewesen wäre, hätte man es ja verstehen können. Wiedervergeltung bedeutet was? Dass wenn diese Seele, die er getötet hat, vorher jemand anderes getötet hatte, dann hätte man verstehen können, weil dann wäre es ja Seele um Seele. Weil das ist kein islamisch neues Gesetz, sondern das Gesetz schon tausende von Jahren. Aber das war nicht der Fall. Das war ein Unschuldiger. Der hatte gar keine Sünden. Selbst wenn er getötet hätte, dürfte man ihn nicht töten, weil er war nicht mal Bader. Anders übersetzt wie hier, hast du eine unschuldige Seele getötet und zwar nicht als Wiedervergeltung für eine andere. Du hast ja eine verwerfliche Sache begangen. Daraufhin sagte Al-Khadr alayhi salatu wassalam, Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'a sabra? Habe ich dir nicht gesagt, dass du es bei mir nicht wirst aushalten können? Musa sagte, wenn ich dich danach noch einmal nach irgendetwas frage, dann lasse mich dich nicht mehr begleiten. Dich trifft in Bezug auf mich kein Tadel. Und wie es auch unten heißt, in der wortwörtlichen Übersetzung, du hast von mir aus bereits eine Entschuldigung erhalten. Du hast eine Entschuldigung von mir im Voraus. Wenn ich es nochmal mache, dann darfst du mit mir die Reise abbrechen. Das heißt, zum ersten Mal war es Vergesslichkeit. Beim zweiten Mal war es keine Vergesslichkeit mehr. Weil das Ereignis war noch gewaltiger und noch schlimmer. Zu sehen, wie jemand einen Menschen tötet, der nichts getan hat, das ist nicht zu begreifen. Außer, dass er sich sagt, er ist ein Prophet, der Propheten Allahs, und ich ergebe mich einfach dem, was er tut. Tayyib. Dann zogen sie beide weiter. Bis sie dann zu den Bewohnern einer Stadt kamen, sie ihre Bewohner um etwas zu essen baten. Denn ein Gast hat das Recht, von den Leuten, wo er zu Gast ist, Essen zu verlangen. Hat Recht auf drei Tagen hat er das Recht, als Gast bewirtet zu werden. Aber die Leute anscheinend waren geizig und haben die Gäste nicht gut behandelt. Diese aber weigerten sich, sie gastlich aufzunehmen. Da fanden sie in ihr eine Mauer. Also sie haben nichts zu essen bekommen. Und während sie sich aufhielten in der Stadt oder in dem Dorf, fanden sie eine Mauer, die einzustürzen drohte. Die war kurz vorm Einstürzen. Und so richtete er sie auf. Er richtete sie auf, wie er hat einfach mit seiner Hand darüber gestrichen. Weil so heißt der Prophet, sagt er, قال الخضر بيده فأقامه. Das heißt, er hat nur mit seiner Hand eine Bewegung gemacht und schon war die Mauer wieder errichtet. Und auch hier ist wieder ein Hinweis, dass er einer der Propheten Allahs ist. Und gefährlich, wenn du das nicht sagst, dann kommen andere Leute und sagen, guck mal, ein Wali ist auch imstande, Wunder zu vollbringen. Und das ist eine Tür, die leider viel Übles mit sich bringt. Und unnötig, weil wenn du eine Waagschale hast und du machst die Argumente in die eine Waagschale und die anderen Argumente in die andere Waagschale und die eine Waagschale ist schwerer als die andere, dann nimmst du die Ansicht der Waagschale, die schwerer geworden ist. Kein Mensch behauptet, dass es in jeder Angelegenheit einen eindeutigen Text geben muss. In unserer Religion ist nicht so. Es muss in unserer Religion nicht in jedem Thema einen eindeutigen Text geben. Weil dann wäre die Aufgabe der Gelehrten, wären die Gelehrten arbeitslos. Und da gäbe es viel weniger Belohnung. Deswegen, das gehört zur Weisheit Allahs, dass eben nicht zu jedem Thema einen klaren Beweis gibt. Gibt es nicht. Weil die Gelehrten, sie sollen sich die Mühe machen, den Ijtihad machen, die Wahrheit herauszufinden. Wenn sie es schaffen, dann kriegen sie doppelte Belohnung, einmal für die Anstrengung und einmal dafür, dass sie die Wahrheit herausgefunden haben. Und wenn sie sich geirrt haben, werden sie einmal dafür belohnt, dass sie sich Mühe gemacht haben und der Fehler, den sie gemacht haben, der wird ihnen vergeben. Okay? Deswegen gehört zur Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen reicht es nicht als Argument zu sagen, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي, ich habe das nicht aus eigenem Ermessen gemacht, ist kein deutlicher Beweis, dass der Prophet ist, deswegen sagen wir lieber, war ein Wali. Nein, das ist kein... Es ist ein Hinweis, plus ein zweiter Hinweis, plus ein dritter, wir haben jetzt mindestens 5 Hinweise erwähnt, wenn du sie alle in die Waagschale packst und schaust die andere Seite, dann hast du eine eindeutige Beschwichtigung, wie sagt man, der einen Waagschale gegenüber der anderen. طيب. Was hat Musa a.s. in diesem Moment gesagt, nachdem er die Mauer auferrichtet hat, obwohl er nichts, sie beide nichts zu essen bekommen haben, sagt er, wenn du wolltest, hättest du doch von ihnen einen Lohn nehmen können. Also, das war offensichtlich eine Art Kritik. Es war offensichtlich eine Art Kritik, ein Vorwurf. Ja, wenn du wolltest, hättest du einen Lohn nehmen können. Wenn du Lohn genommen hättest, hätten wir was zu essen kaufen können, dann wären wir nicht in der Lage, wie wir jetzt sind. Okay? Aber wie dem auch sei, das ist nicht wichtig, wie das gemeint ist. Wichtig ist, diese Aussage war eine Art Tadel oder eine Art Infragestellung dessen, was er gemacht hat. Und das ist für uns entscheidend. Und dadurch hat er dann zum dritten Mal sein Versprechen, weil er hat gesagt, inshallah. Er hat von Anfang an gesagt, inshallah. Und deswegen jeder Mensch, wenn er schwört und sagt, ich werde morgen, inshallah, bei Allah, ich werde morgen, inshallah, kommen. Und er kommt dann doch nicht. Er hat nicht gelogen. Er hat weder gelogen, noch muss er eine Sühneleistung machen. Deswegen können wir sagen, Musa hat sein Versprechen nicht gehalten. Sondern er hat es nicht geschafft, genug Geduld aufzuweisen, um das zu verstehen. Das können wir sagen. Weil da sagt der Khadr selbst, du hast keine Geduld gehabt dafür. Tayyib. Es heißt also in der Ayah, da zogen sie beide weiter, in der 77. Ayah, als sie dann zu den Bewohnern einer Stadt kamen, sie ihre Bewohner um etwas zu essen baten, diese weigerten sich, sie gastlich aufzunehmen. Da fanden sie in ihr eine Mauer, die einzustürzen drohte, und so richtete er sie auf. Musa sagte, wenn du wolltest, hättest du dafür wahrlich Lohn nehmen können. Daraufhin sagte Al-Khadr alayhi salam, das ist die Trennung zwischen mir und dir. Ich werde dir jetzt die Deutung dessen kundtun, was du nicht aushalten konntest. Warum? Weil du darüber kein Wissen gehabt hast. Und in dem Moment sagte der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا. Da sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich Moses erbarmen. Wir hätten uns gewünscht, dass er noch mehr Geduld gehabt hätte, damit uns noch mehr aus ihrer Erzählung bekannt geworden wäre. Denn sie wären weitergereist und wäre noch mehr passiert und sie hätten noch mehr Geheimnisse entdeckt und noch mehr Wissen. Der Hadith ist in Sahih al-Bukhari. Tayyib. Al-Khadr erklärt, und das ist auch, daraus lernen wir auch, der Lehrer soll seinen Schüler aufklären. Es ist gut, dass der Lehrer und auch der Erzieher allgemein dafür sorgt, dass der zu Erziehende seine eigene Erfahrung macht. Aber wenn er dann nicht weiterkommt, am Ende, er erklärt ihm die Sache. Was das Schiff angeht, so gehörte es Armen, die auf dem Meer arbeiteten. Das heißt, ihre Aufgabe war wie Taxifahren. Leute genommen, übers Meer gefahren. Und diese armen Menschen, auf Arabisch Masakin, das ist der Plural von Miskin. Und das damit argumentieren die Fuqaha, die sagen, dass ein Miskin, es gibt auf Arabisch zwei Begriffe, Faqir und Miskin. Beides bedeutet arm, bedürftig und so. Aber es kann nicht das Gleiche sein, denn Allah Azza wa Jal, sagte in Surah At-Tawbah, innama as-sadaqatu, also er sagt, wem die Zakat zusteht. Und da erwähnt er 8 Gruppen und 2 davon sind die Faqir und die Miskin. In 2 Gruppen, also kann es nicht das Gleiche sein. Und diese Ayah wird als Argument verwendet, dass eben der Faqir ärmer ist als der Miskin. Das ist ein Faqir, dass er ärmer ist. Ich mache in der Regel, sage ich Faqir, der Arme, und Miskin, der Bedürftige. Okay? Aber es ist eine sprachliche Sache. Und das nur grundsätzlich, also damit man eine Linie hat. Deswegen der Arme, dem geht es noch schlechter als dem Miskin. Denn diese Leute, die hatten ein Schiff zu besitzen. Das heißt, du hast Kapital. Aber was bringt es dir, dieses Kapital zu verkaufen, dann hast du keine Einnahmequelle mehr. Deswegen, der Islam verlangt nicht von dir, dass du dein Kapital loswirst. Angenommen, du hast eine Firma. Und das ist deine Einnahmequelle. Aber du kriegst zu wenig rein. Denn der Islam fängt für dich nicht, die Firma zu verkaufen, weil dann geht es dir noch schlechter als vor. Das macht keinen Sinn. Dann bist du kein Faqir, aber du bist ein Miskin und du verdienst trotzdem die Zakat und du darfst trotzdem Spenden entgegennehmen. Was das Schiff angeht, so gehörte es Armen, die auf dem Meer arbeiteten. Ich wollte es schadhaft machen, denn ein König war hinter ihnen her, der jedes Schiff mit Gewalt wegnahm. Das heißt, jedes Schiff, was in einer Lesart heißt es, aber das ist eine schade Lesart, يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. Das heißt dann sinngemäß übersetzt, der jedes Schiff, das in Ordnung ist. Das jedes Schiff, das in Ordnung ist, einfach beschlagnahmte. Ja? Und wegnahm. Das heißt also, er wollte absichtlich das Schiff beschädigen, damit der König sieht, es ist beschädigt, und dann lässt er sie weiterziehen. Und das ist natürlich für die Fuqaha, für die Fiqh-Gelehrten, eine wunderbare Ayah. Weil aus dieser Ayah kannst du den wunderbaren Grundsatz ableiten, dass man wenig Schaden in Kauf nehmen darf dafür, dass man einen größeren Schaden abwendet. Ja? Und diese Regelung, die finden wir in den Fiqh-Büchern also an zahlreichen Stellen. Das war die erste Erklärung, die Moses nicht verstanden hatte oder nicht gewusst hatte, und deswegen hat er das in Frage gestellt. Natürlich war der König ein ungerechter König, das denke ich Versteht sich von selbst. Die zweite Angelegenheit, was den Jungen angeht, so waren seine Eltern gläubige Menschen. Da fürchteten wir, dass er sie durch seine Auflehnung und durch seinen Unglauben bedrücken würde. Oder, anders übersetzt, da fürchteten wir, dass er sie dazu bringen würde, sich aufzulehnen und ungläubig zu werden. Okay? So wollten wir, dass ihr Herr ihnen zum Tausch einen gebe, besser als er an Lauterkeit und näher kommend an Güte. Subhanallah. Dass Allah Azza wa Jal wollte ihnen diesen Sohn wegnehmen. Aus zwei Gründen. Erstens, dieses Kind wäre in der Zukunft Grund dafür geworden, dass die eigenen Eltern, walayatu billah, Allah gegenüber ungehorsam werden, und dieses Kind hätte seine eigenen Eltern zu ungläubigen Menschen gemacht. Das heißt, es wäre Grund dafür geworden, dass die eigenen Eltern letztendlich, walayatu billah, in die Hölle gehen. Deswegen, das müssen wir uns verinnerlichen und dass wir das verstehen. Allah Azza wa Jal nimmt jemandem sein Kind weg aus Barmherzigkeit um ihn selbst. Und dieses Wissen, in diesem Moment, Allah hat es einem seiner Diener gegeben. Tayyib, wo ist der Unterschied? Ob Allah das einem Menschen gegeben hat, das Wissen, oder nicht gegeben hat. Du weißt doch jetzt, wie es ist. Oder nicht? Du weißt aus dieser Geschichte, dass die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala überall vorhanden ist. Also du musst nicht in jedem einzelnen Ereignis wissen, was die Weisheit dahinter steckt. Es reicht für dich zu wissen, dass Allah der Allweise ist, Al-Hakim. Und es ist jetzt für dich eine Prüfung, jedes Mal, wenn etwas geschieht, ob du dich erinnerst an solche Geschichten, wie wir jetzt erklärt haben mit Al-Khadr, oder ob du es vergisst. Und die zweite Weisheit dahinter war, Allah wollte ihm nicht nur das Kind wegnehmen, weil es ihnen geschadet hätte, sondern er hat ihnen ein Kind gegeben, das noch besser ist als das Kind, was er gehabt hat. Also nicht nur den Schaden abgewandt, sondern stattdessen ihnen etwas Gutes gegeben. Subhanallah. An Lauterkeit und an Güte, das heißt ein Kind, das ihm gegenüber, also gütig gewesen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Ghulamu alladhi qatalahu al-Khadir tubi'a kafiran ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. Dieser Hadith ist Sahih Muslim unter anderem überliefert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über diesen Jungen: Der Junge, den Al-Khadr alaihi salam getötet hat, war als Ungläubiger gestempelt worden. Und hier hast du eine dritte Weisheit. Das heißt, Allah wusste, dass dieser Mensch, wenn er lebt, er wird als Ungläubiger leben und als Ungläubiger sterben. Ist es jetzt nicht eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diesen Menschen hat sterben lassen, einen Moment, an dem er noch keine Sünden begangen hat? Zweifellos. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wenn er weiter gelebt hätte, hätte er seine Eltern zur Auflehnung und zum Unglauben gebracht. Das ist die Bedeutung, die mit dem Koran al-Karim übereinstimmt. Das ist die zweite. Kommen wir zur dritten Erklärung. Was ist mit der Mauer? Warum hat er die Mauer aufgebaut? Wegen was? Er sagt, was aber die Mauer angeht, so gehörte sie zwei weisen Jungen in der Stadt. Und unter ihnen, und unter ihr, unter der Mauer, befand sich ein für sie bestimmter Schatz. Ihr Vater war rechtschaffen Und da wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorholen. Aus Barmherzigkeit von deinem Herrn. Das heißt, bei dieser Begebenheit, liebe Geschwister, Al-Khadr al-Islam wusste, dass sich unter dieser Mauer, die einzustürzen drohte, ein Schatz befand. Und dann wird erzählt, natürlich, wird diskutiert, was ist in dem Schatz drin gewesen. Natürlich das Erste, was man versteht unter dem arabischen Wort Kenz, Gold und Silber. Manche sagen, nein, damit ist Wissen gemeint. Weil manche sind der Meinung, dass Wissen ist wertvoller als Gold und Silber. Das ist richtig. Daran. Aber wie dem auch sei, das ist natürlich, im Koran steht das nicht drin, in den Hadithen, die ich dazu gelesen habe, steht das nicht drin. Also was ist jetzt über den Propheten, was da konkret drin gewesen ist. Aber offensichtlich war, unter Kenz verstehen wir darunter, so heißt es auch im Koran Karim normalerweise, wie auch in Surat Taube, Gold und Silber. Weil Allah sagt, الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ Diejenigen, die beherbergen. Yaknis ist das gleiche Wort wie Kenz, gleiche Wort Wurzel. Und deswegen ist damit Gold und Silber offensichtlich gemeint. Und er wusste, dass ich das darunter bin. Warum? Was ist nämlich passiert? Was war passiert? Der Vater dieser Waisenkinder, als er im Sterben lag, hatte er einen Schatz. Und diesen Schatz wollte er seinen Kindern weitergeben. Aber es gab niemanden, dem er diesen Schatz anvertrauen konnte. Und das passt wunderbar mit ihrem Geiz, weil sie ihn nicht zu essen geben wollten. Das heißt, es gab niemanden, dem sie diesen Schatz anvertrauen konnte. Er konnte es niemandem anvertrauen. Deswegen hat er nichts anderes gemacht. Es blieb nichts anderes übrig. Du kannst dir überlegen, wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen. Er hatte keine Möglichkeit. Außer, dass er diesen Schatz begraben hat. Darüber eine Mauer errichtet hat, dass keiner auf die Idee kommt, darunter zu graben. Und da wird keiner auf die Idee kommen, nach diesem Schatz zu suchen. Und er hat Allah offensichtlich darum gebeten, dass er dafür sorgt, dass seine Kinder diesen Schatz eines Tages wieder in die Hände bekommen. Und das hört sich verwunderlich an, ist aber nicht verwunderlich, wenn wir verstanden haben, was Allah hier gesagt hat. Guck mal, was er gesagt hat. Was aber die Mauer angeht, so gehörte sie zwei Waisenjungen in der Stadt. Und unter ihr befand sich ein für sie bestimmter Schatz. Und jetzt sagt er, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا Ihr Vater war rechtschaffen. Was bedeutet dieser Satz, ihr Vater war rechtschaffen in diesem Moment? Das ist, liebe Geschwister, die Begründung dafür, dass Allah Azza wa Jal einen Propheten geschickt hat zu dieser Stelle, um diese Mauer zu errichten. Versteht ihr? Deswegen sagte Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, حُفِظَ بِصَلَاحِ أَبِيهِمَا Allah hat diese beiden Waisenkinder beschützt und bewahrt. Durch was? Durch die Rechtschaffenheit ihres Vaters. Durch die Rechtschaffenheit ihres Vaters. Und an dieser Stelle müssen wir natürlich eine sehr wichtige Regel erwähnen. An dieser Stelle müssen wir natürlich eine sehr wichtige Regel erwähnen. Viele von uns sind Eltern, also haben Kinder. Und jeder Vater und jedes Kind macht sich natürlicherweise Sorgen um seine Nachkommen. Gerade wenn die Kinder noch jung sind, er macht sich Sorgen darum, was passiert, wenn ich jetzt sterben würde. Was macht meine Frau? Was macht mein Kind? Ein Säugling oder schon älter, egal. Wer finanziert ihn? Wer kommt für ihn auf? Wer bringt ihm das? Und so weiter und so fort. Diese Fragen, ich bin sicher, jeder, der über das Leben nachdenkt, ihm kommt die Sache in den Sinn. Wir sagen, liebe Geschwister, das ist die Lösung, die Allah hier erwähnt hat. Ihr Vater war ein rechtschaffener Mensch. Und das bedeutet, du brauchst dich nicht zu sehr zu kümmern um diese Angelegenheiten. Denn wenn du rechtschaffen bist, Allah wird ihre Versorgung übernehmen, so wie er die Versorgung jeden anderen Menschen übernimmt. Aber Allah Azza wa Jal kümmert sich um die Kinder der rechtschaffenen Menschen besser und mehr noch als um die Kinder anderer Menschen. Du brauchst also keine Lebensversicherung abzuschließen für deine Kinder. Du brauchst auch nicht, damit deine Kinder bewahrt sind, dafür achten, dass sie ein Haus von dir erben oder viel Gold oder ähnliches, sondern wichtig ist die Rechtschaffenheit. Das schließt nicht aus, dass man was vererbt. Der Mann hat auch was vererbt, oder nicht? Hat einen Schatz gehabt und hat das nicht irgendwo ins Meer geschmissen. Du hast das begraben in einer realistischen Stelle, wo das Kind das irgendwo mal ausgraben konnte. Das hat schon was dafür getan. Aber entscheidend ist, dieser Schatz, wie hätte er an diese Kinder kommen können, wenn Allah nicht dafür gesorgt hätte? Die Antwort lautet, die Rechtschaffenheit des Vaters. Und da wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorholen aus Barmherzigkeit von deinem Herrn. Und hier, liebe Geschwister, seht ihr sehr schön, Alhamdulillah, dass Allah Azza wa Jal uns beibringt, beziehungsweise nach ihm Al-Khadr uns beibringt, wie man anständig mit Allah umzugehen hat. Denn als er über das Schiff gesprochen hat, sagte er, فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا. Er sagte, عليه الصلاة والسلام, ich wollte es schadhaft machen, das Schiff. Ich wollte es schadhaft machen. Aber als es um den Schatz für die beiden Waisenkinder ging, hat er nicht gesagt, ich wollte, dass die beiden Waisenkinder eines Tages diesen Schatz hervorholen werden. Sondern er sagte, da wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorholen. Das heißt also, er hat das Gute Allah zugeschrieben und das in Anführungsstrichen Schlechte sich selbst. Und das kennen wir im Koran Karim an mehr als einer Stelle. Das nennt man Anstand mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagte Al-Khadr alayhi salatu wassalam abschließend, das ist, ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen. Nicht, dass du denkst, ich habe irgendwelche Fähigkeiten. Nicht, dass du denkst, ich bin irgendetwas Übernatürliches. Das alles ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Deutung, aber es ist das Wissen, das Allah mir gegeben hat und dir nicht gegeben hat. Das ist die Deutung dessen, was du nicht aushalten konntest. Wenn du nämlich sagen würdest, und das ist ein nächster Beweis, dass Al-Khadr hält es aus und Musa hält es nicht aus, ein Prophet hält nicht aus, andere hält aus. Ja, das ist ein bisschen Sachen, die das Herz eines gläubigen Menschen nicht so einfach schlucken kann. Deswegen, wie gesagt, wir beruhigen uns, indem wir einfach sagen, dass Al-Khadr alayhi salatu wasalam einer der Propheten Allahs war. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat viele Propheten geschickt. Und deswegen, was spricht dagegen, dass er einer von ihnen gewesen ist. Tayyib, liebe Geschwister, wir fassen zusammen. Aus dieser Geschichte gibt es sehr viele Lektionen, die wir punktuell nur zusammenfassen möchten und die man, über die man natürlich dann selbst nachdenken kann. Erstens einmal, sag niemals, ich kenne mich damit am besten aus. Sondern wenn du gefragt wirst, sei unterwürfig. Und ergebe dich deinem Herrn und sag, dass Allah Azza wa Jal am besten darüber Bescheid weiß. Und deswegen die Gelehrten, auch in ihren Fatawa, auch wenn sie die Antwort hundertprozentig kennen und wissen, trotzdem sagen sie, Wallahu A'lam. Und Allah weiß am besten Bescheid. Oder doch Allah weiß es am besten. Es kann also sein, dass ich etwas falsch gesagt habe. Ich erkläre dir etwas und sage dir etwas gemäß meiner Überzeugung. Ansonsten, ich verspreche dir nicht, dass das auch bei Allah Azza wa Jal nichts als die Wahrheit ist. Zweitens, wir lernen aus dieser Geschichte, dass man die Gelehrten bedienen darf. Und dass es kein Mangel ist an einem Gelehrten, dass er jemanden hat, der ihm als Bediensteter zur Seite steht. Ob das ein Sklave ist oder ob das ein Bote ist. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte jemanden gehabt und nicht zurückgewiesen, wie Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Und es gehört zur Religion Allahs, die Gelehrten zu ehren. Das heißt, wenn du auf einen Gelehrten triffst, dass du etwas tust, was ihm hilft Natürlich unter der Bedingung, dass man das nicht macht, damit die Leute sagen, der dient dem Gelehrten. Und natürlich auch unter einer sehr wichtigen Bedingung, dass man die Absicht des Gelehrten nicht kaputt macht. Weil der Gelehrte ist auch nur ein Mensch. Und gerade wenn er noch jung ist, dann kann es sein, dass man dadurch ihn seine Absicht, sein Ikhlas zerstört. Aber allgemein, wenn du das machst, aus Respekt vor dem Wissen, was dieser Gelehrte hat, und aus Respekt vor dem Stand des Gelehrten bei Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah ta'ala, dann ist das ein Argument, so etwas zu machen und eine Art der Annäherung zu Allah azza wa jalla. Weil du dienst nicht dem Gelehrten in Wirklichkeit, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, der ihm dieses Wissen gegeben hat. Drittens, auch die Propheten können vergessen. Und das haben wir zweimal an zwei verschiedenen Stellen deutlich erfahren und auch über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist kein Mangel, weil das Problem ist ja immer, dass die Leute Angst haben, dass man den Propheten gering schätzt. Aber wir sagen, wenn man über einen Propheten das sagt, was man allgemein über einen Menschen sagt, das heißt, dass man einem Propheten die Eigenschaften zuschreibt, die ein Mensch normalerweise hat, dann ist es kein Geringschätzen, sondern dann ist das eben die Wahrheit. Ja, weil die Propheten waren Menschen. Und Allah sagte, dass er auch hätte, sinngemäß, auch hätte einen Engel runterschicken können. Aber er hat Menschen geschickt. Deswegen, sie sind Menschen wie du und ich. Die essen und trinken und sie vergessen, genauso wie du und ich vergessen können. Das Vergessen natürlich durch verschiedene Ursachen. Aber ich rede jetzt das normale Vergessen, dass der Mensch sich nicht alles merkt. Viertens, wir lernen, dass der Mensch immer nach Wissen streben soll. Der Mensch soll niemals sagen, gerade wenn es um die Wissen und die Religion Allahs geht, subhanahu wa ta'ala, der Mensch soll niemals sagen, ich habe ausgelernt, jetzt weiß ich alhamdulillah genug. Nein, der Mensch soll immer weiter lernen, denn das Lernen ist immer gleichzeitig auch eine Wiederholung dessen, was man, und manchmal versteht man etwas, was man vor 5 Jahren noch nicht verstanden hatte. Denn sogar der Prophet Musa a.s. er hat nach Wissen gestrebt. Dann lernen wir, je mehr Wissen man hat, desto mehr versteht man. Desto mehr versteht man die Hintergründe der Sachen. Und desto mehr Geduld hat man. Das heißt, man lernt mit den Sachen umzugehen richtig. Dann lernen wir weiterhin. Fünftens oder sechstens, egal. Dass man auch seinen eigenen Lehrer zurechtweisen darf. Weil so, was Moses passiert ist, wird dir nicht passieren. Also, dass du jemanden triffst, wie Al-Khadr, a.s. Aber Musa, a.s., als er gesehen hat, dass er 3 Sachen gemacht hat, oder zumindest die ersten 2 Sachen gemacht hat, die eigentlich haram sind, so würden wir es verstehen, dann hat er, a.s., ihm das übel genommen. Hat ihn zurechtgewiesen. Wie kannst du was machen? Das ist eine verwerfliche Tat, eine abscheuliche Tat, die du gemacht hast. Das heißt, er hat sofort Nahi an Munkar gemacht, sofort das Schlechte verboten. Sechstens, die Gesetzlichkeit der Wiedervergeltung. Die lesen wir in der Geschichte. Siebtens, der Lehrer muss manchmal Härte zeigen. Damit der Schüler etwas lernt, muss er manchmal Härte zeigen. Und ihm seine Grenzen zeigen. Aber er darf ihn auch entschuldigen. Wenn er merkt, dass die Sache über seine Fähigkeiten hinausging, das war viel zu viel zu ihm, hat ihm zu viele Hausaufgaben aufgegeben und hat die Hausaufgaben nicht gemacht, dann er kann ihm auch verzeihen. Aber wenn es dann zu viel wird irgendwann mal, wenn der Schüler seine Grenzen zu sehr überschreitet, dann hat der Lehrer das vollkommene, legitime Recht, die Vollbremse zu ziehen. Beim dritten Mal, das ist jetzt die Trennung zwischen mir und dir. Er hat nicht gesagt, ja, okay, du bist Moses, a.s. Wenn unser einer, vielleicht hätten wir weitergemacht, ja. Aber er hat ihm Härte gezeigt. Nein, fertig. Du hast mir gesagt 3 Mal, du hast mir gesagt, du wirst dich halten, du hast es 3 Mal nicht gemacht. Und du hast am 2. Mal gesagt, noch einmal, dann habe ich eine Entschuldigung. Also ich möchte jetzt meine Entschuldigung geltend machen. Dann, ein Gast hat Recht auf Bewirtung. Und man darf auch sein Recht auch pochen. Das ist kein Betteln. Weil sie haben nicht gebettelt. sondern sie haben auch ihr Recht verlangt. Neuntens, man darf für Allah subhanahu wa ta'ala jede gute Tat machen. Das ist also allgemein. Was soll damit gemeint sein? Gemeint ist damit, die Wand, die sie aufgebaut haben, das Aufbauen einer Wand ist eine weltliche Sache. Aber sie haben das gemacht mit der Absicht, jemandem etwas Gutes zu tun. In diesem Fall den beiden weisen Kindern. Und gleichzeitig den Befehl Allahs ausgeführt. Das heißt also, man darf etwas Gutes machen allgemein. Und dadurch wird diese gute Tat zu einer Ibadah für Allah subhanahu wa ta'ala. Zehntens, mit der Bestimmung Allahs, mit seinem Qadr, muss der Mensch zufrieden sein, auch wenn die Bestimmung Allahs dem Anschein nach für einen nachteilhaft ist. Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Elftens, Allah subhanahu wa ta'ala kümmert sich um seine Wali. Allah subhanahu wa ta'ala kümmert sich um seine Wali. Dazu gehört die Geschichte des Vaters mit seinen beiden weisen Kindern, aber auch eventuell die Schiffsleute. Denn die Schiffsleute, sie waren arm dran. Das war ihr Kapital. Damit haben sie gewirtschaftet. Und Allah hat ihnen jemanden geschickt, der zu ihren eigenen Gunsten etwas gemacht hat, damit sie auch in Zukunft noch das Schiff weiterhin haben dürfen, damit es nicht beschlagnahmt wird. طيب. Zwölftens. Lernen wir nicht direkt aus dieser Geschichte, aber allgemein, das sollten wir an dieser Stelle erwähnen, liebe Geschwister. Es gibt Geschichten, dass Al-Khadr nicht gesehen werden konnte. Geschichten werden erzählt, dass Musa zwar Al-Khadr gesehen hat, aber alle anderen nicht. Und dass es ein Mensch ist, der sich nur denjenigen zeigt, den er sich zeigen möchte. Und sie begründen, und jetzt pass auf, die Begründung dieser Ansicht ist nicht jetzt eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, weder authentisch noch erfunden, sondern einfach eine logische Begründung. Sie sagen, denn wenn er sichtbar wäre, dann hätte er nicht so einfach diesen Jungen töten können. Sonst hätten die Leute ihn davon abgehalten. Und sonst hätte er nicht das Loch im Schiff machen können. Weil sonst hätten die Leute, der Schiffskapitän mindestens, hätte sich darüber aufgeregt. Diese Begründungen sind lächerlich. Aber ich sage das nur, damit man, wenn man es einmal gehört hat, dass man nicht denkt, Allahu Akbar, warum hat der Bruder im Tafsir das nicht erwähnt? Diese wichtige Sache, ja. Die Sachen sind bodenlos, das will ich damit sagen. Ebenso wird erzählt. Und Sufyan, rahimahullah ta'ala, der Überlieferer, Ibn Uyayna, glaube ich, wallahu a'lam, aber es ist auch nicht so wichtig, einer der Überlieferer des Hadithes, er erzählt in einer Überlieferung Folgendes. Und das ist vielleicht die Quelle von einem ganz interessanten Gerücht. Er sagte, oder vielleicht mehr als ein Gerücht, er sagte, es gibt Menschen, sie behaupten, يزعم ناس أن تلك الصخرة, es gibt Menschen, die behaupten, dass bei diesem Felsen, also da, wo Moses, Alisam und Joscha sich ausgeruht hatten und eingeschlafen sind, sie behaupten, dort an diesem Felsen gibt es eine Wasserquelle. Eine Wasserquelle. Das Wasser, was daraus strömt, sobald es an ein Leib gerät, das tot ist, wird es lebendig. Okay? Und das nennt man Ma'ul Khuld. Das heißt, das Wasser der Unsterblichkeit. Okay? Deswegen, er sagt, es gibt Leute, sie behaupten, es gibt bei, ich habe extra diese Version von der Tirmidhi erwähnt, weil die Überlieferung bei Bukhari Muslim ist nicht so deutlich wie diese. Dort heißt es, er sagt einfach nur, in anderen Versionen als von meinem Lehrer Amr, über den ich diese Geschichte habe, heißt es, dass es beim Felsen eine Wasserquelle gibt, die ewiges Leben schenkt. Okay? Aber in dieser Überlieferung sagt er, es gibt Leute, die sie behaupten. Und deswegen wissen wir, dass diese Überlieferung also nicht als authentisch bezeichnet werden kann, es sei denn, wir könnten die Wolfkette, aber kennen wir nicht. Ja? Deswegen sagt er, es gibt Menschen, sie behaupten, bei diesem Felsen gibt es eine Ainul Hayah, das heißt, die Wasserquelle des Lebens. Jeder Tote, der davon etwas abbekommt, wird ewig leben. Jeder Tote, der davon abbekommt, ewig leben. Und ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt oder nicht, weil es gibt nämlich Erzählungen von manchen Menschen, dass Al-Khadr a.s. bis zum heutigen Tag noch lebt. Und es gibt eine entsprechende Überlieferung darüber. Und diese Überlieferung, natürlich, sie ist da'if jiddan. Also sie grenzt schon fast an, dass sie erlogen worden ist. Ja? Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sagte selbst, dass sie unauthentisch ist, da'if ist. Und es eine Person darin gibt, der das Lügen vorgeworfen worden ist. Nicht mal Frage Betrug. Aber wie dem auch sei. Und noch eine Person, die absolut unbekannt ist. Aber es heißt dort eben, dass nicht Al-Khadr, Entschuldigung. Al-Khadr, über ihn gibt es auch Erzählungen. Es geht hier, geht hier speziell um Yusha. Dass Yusha genauso er hat den Fisch gesehen, offensichtlich, wie er davon Wasser abbekommen hat. Und da ist er lebendig geworden und ins Wasser gesprungen. Tayyib. Und Yusha habe dann angeblich auch von dieser Wasserquelle getrunken. Und als Strafe dafür, dass er davon getrunken hat, hat ihn Moses dann auf ein Schiff gesetzt und ins Meer laufen lassen. Und dort läuft er, heißt es dann, bis an den Tag der Auferstehung. So heißt es, wie gesagt, eine Überlieferung, die sehr unauthentisch ist. Und über Al-Khadr wird nämlich das Gleiche erzählt. Dort heißt es in einer Überlieferung über Abdullah ibn Abbas, aber wie gesagt, ist auch nicht authentisch. Nusi al-Khadiru fi ajalihi, hatta yukadhib ad-Dajjal. Das heißt, dem Khadr wurde seine Lebenszeit so lange verlängert, dass er in Klammern ad-Dajjal antreffen wird, damit er ihn der Lüge bezichtigen wird. Das heißt, er soll dann derjenige angeblich sein, der dem Dajjal sagen wird, du bist ein Lügner. Der Dajjal, der behaupten wird am Ende der Zeit, vieles behaupten, unter anderem sein Prophet. Tayyib. Wie gesagt, diese Überlieferung ist auch unauthentisch. Al-Aini sagt in Umdat al-Qari, munqati'un gharib. Und auch Ibn Kathir sagte es gleich in Al-Bidayah, munqati'un gharib. Das ist eine Form der Unauthentizität. Und deswegen darf man seinen Glauben nicht aufbauen auf solche Angelegenheiten, sondern wir sollen daran glauben, dass Al-Khadr gestorben ist. Und das ist auch die richtigere Ansicht unter den Gelehrten, weil der Prophet a.s. Allah sagt über ihn, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Das heißt, wir haben für keinen Menschen, der vor dir war, ewiges Leben bestimmt. Allah sagt im Koran, wir haben für keinen Menschen vor dir ewiges Leben bestimmt. Zweitens, wenn Al-Khadr am Leben gewesen wäre bis zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann wäre zweifellos der Prophet alaihi salatu wasallam, dann wäre er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt, oder nicht? Jemand lebt zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und folgt ihm nicht. Der Prophet sagt alaihi wasallam, wenn Moses am Leben gewesen wäre, bliebe ihm nichts anderes übrig, als mir Folge zu leisten. Und außerdem sagte der Prophet alaihi wasallam eines Tages, als er unter seinen Gefährten war, er sagte, von heute an, in 100 Jahren, wird kein Mensch mehr am Leben sein von denjenigen, die jetzt am Leben sind. Okay? Und deswegen, das heißt, es kann nicht sein, dass jemand noch am Leben gewesen ist, von der heutigen, damaligen Zeit bis zur heutigen Zeit. Wie gesagt, das sind zusätzliche Beweise. Und das Wichtigste ist, liebe Geschwister, der 15. Punkt, wir sollen uns Allah Azza wa Jalla ergeben. Denn wir können nicht alle Weisheiten kennen, die der Allweise subhanahu wa ta'ala in seine Schöpfung gesetzt hat. Er hat uns ein paar Beispiele gegeben, er hat uns viele Beispiele gegeben, aber unter anderem diese drei. Verinnerliche sie, wende das Prinzip an auf alle anderen Geschöpfe Allahs im Sinne von alle. Hinter allen gibt es eine Weisheit. Und dann wirst du inshallah ta'ala zufrieden leben und alles verstehen, zumindest so weit, dass du als gläubiger Mensch es verstehen kannst und auch sollst. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا